नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुषानां बुद्धो भगवा ति स्वाकातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको एहिपासिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदिताम्बो विनुहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो इदं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसकला एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजली करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा ति एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लुमहंसो नहि सति इति. So, heute ist der letzte Vortrag. Und wir haben nicht genügend Zeit gehabt, um diese Yogacara-Interpretation von der Meditation mehr ausführlich zu erklären. Wir haben schon erwähnt, dass Shamatha und Vipassana, die treffen sich in Manasikara. Manasikara ist, wir haben schon erklärt, bedeutet wortlich im Geiste machen. So nach der Yogacara-Philosophie, in dem alles nur Geist ist, natürlich, man sieht genau das, was man im Geiste macht. Dann, den Weg ist zu sehen, natürlich dann die Natur des Geistes. Und man soll dann im Geiste machen, eben das, was führt zu der Erkenntnis der Natur des Geistes. Das ist dann der Weg von Yogacara. Gestern haben wir auch gesprochen von den drei Avabodhas. Ava heißt nach nieder, Bodha heißt erkennen, niedererkennen. Der Weg von Yogacara ist erst erkennen die Werte, die Konzepte. Die Konzepte beherrschen unsere bedingte Entstehung. Was wir denken, das ist die Grundlage für unsere bedingte Entstehung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann, die bedingte Entstehung aber existiert, so die Yogacara-Lehre, ohne Worte. Wenn man die Worte und die Objekte der Wahrnehmung, der Buddha lehrt, und Yogacara besonders, besonders betont, sabam anabhijanam, sabam aparijanam, sabam apajaham ababhoduka khayaya. Wenn wir nicht erkennt haben alles, erkennt wird interpretiert als die Svalakshanas, als die Selbsteigenschaften von den Phänomenen, von unserer Erfahrung, im Sinne von Elementen. Für die Yogacara, die Elementen sind nichts anderes als die Bijas, also die Samen in unserem Bewusstsein. Wir säen nach dem, was für Bijas, was für Samen wir im Geiste haben von den früheren Erfahrungen. Danach säen wir, deswegen säen wir alle anderes, indem wir andere Bijas, andere Samen im Geiste haben. Diese Samen sind dann verantwortlich für unsere Vasanas, für unsere Tendenzen, obwohl wir säen dieselben Objekte, wir reagieren anderes. Deswegen dasselbe Objekt kann, was Objekt für Anhaftung ist, kann für einen anderen Objekt von Hass werden. Sehr oft ändert sich das, das kennen wir alle in den verwirrten Geist. Und auch natürlich Objekt von Verblendung, aber das ist immer dasselbe Objekt. Woher dann kommt das Objekt natürlich? Muss man schon sich fragen. Indem man, wie wir schon gesagt haben, die wahre Natur von den Phänomenen erkennt haben, nach der Selbsteigenschaft und nach gemeinsamer Eigenschaft, dann kommt man zu Yatha Bhuta Avabodha, zu Erkennen von der Realität, von dem Ganzen. Diese Yatha Bhuta Avabodha betont Ganze. Anabhijana, wir haben gesagt, sind die Svalakshanas, Selbsteigenschaften. Parijanana heißt herum erkennen, das sind die gemeinsamen Eigenschaften. Wenn man das erkannt hat, dann verlässt man alles. Wie verlässt man alles? Wie kann man alles verlassen? Nur indem man erkannt hat, die Natur, wahre Natur des Geistes. Das heißt, die Nirvikalpa Jnana, diese Yatha Bhuta Avabodha betont dann die Erkennung von Nirvikalpa Jnana, das Wissen ohne Vikalpa, ohne mentale Konstruktionen. Wenn eben für die Yogacharins das Wissen von die wahren Inhalten von unseren Erfahrungen getrennt wird von den Konzepten, die wir an unsere Erfahrung setzen, kann man sagen? Aufsetzen, ja. Aufsetzen. Dann kommt man zu Yathabhuta Dasana, zu Sehen von den Dingen, wie sie wirklich sind. Das ist dann nichts anderes als die höchste Realität. Die höchste Realität ist die bedingte Entstehung, das befreit ist von von Kraft von Konzepten, die wir an die bedingte Entstehung aufsetzen. Ist das, ja? Aufsetzen ist okay? Na prima. Wenn man sich mit Aufsetzen zufrieden gibt, ja, dann ist das Aufsetzen. Und dann, wenn es nicht mehr aufzusetzen gibt, das ist dann die Befreiung von den Yogacharas. Das heißt nicht, dass man nicht lebt mit den Worten, aber die Worte dann haben, die Konzepte haben dann keine Kraft. Dann die bedingte Entstehung wird leer. Das ist die höchste Realität. Alles das, wie wir sehen, ist sehr tief begründet auf den Schriften. Das von Agamas, nicht nur auf den Schriften von Mahayana. Und die Meditation über Atem, wenn wir wollen verstehen, die Yogacara-Verständnis von dieser Meditation, dann sollen wir das in Zusammenhang bringen mit dieser Fortschritt, sagen wir, oder diese Schritte in der Meditation. Sabam Apaja, wir können nur alles verlassen, indem wir sehen die Natur von alles. Und die Natur von alles, so die Yogacharas, ist die Natur des Geistes. Also dies soll man auch immer im Geiste halten, wenn man verstehen möchte, die Meditation, wie sie erklären werden. Wir haben nicht Zeit, die einzuhalten. Jetzt kehren wir zurück, indem unsere Zeit so begrenzt ist, zu Anapana-Meditation. Und gestern haben wir angefangen mit die vier Übungen, die die Meditation oder die Achtsamkeit über Vedana, über die Gefühle erklären sollen. Meditation über die Gefühle ist besonders wichtig natürlich. In allen buddhistischen Traditionen. Gefühl ist Schlüssel für unsere Fesseln und Gefühle sind auch Schlüssel für unsere Befreiung. Nur indem wir die Gefühle richtig verstehen, werden wir imstande, dieses Teufelkreis von bedingten Entstehung, das basiert ist für die Yogacara auf unsere Konzepte, zu brechen. Das ist einzige Glied von den 12 Gliedern von bedingten Entstehung, wo man dieses Teufelkreis von Fesseln brechen kann. Durch Gefühle kommt dann Tanha, durch Tanha kommt Anhaftend und Anhaftend kommt immer neue und neue Existenz. Wenn man davon bewusst ist, dann kann man entweder Existenz verlassen, man hat dafür Wissen, oder wenn man den Bodhisattva-Weg folgen möchte, dann man lernt dann mit Nichtwissen, was Wurzel von bedingten Entstehung ist, man kann damit umgehen ohne Probleme. Und nicht wissen, dann wird zu wissen. Das ist der Weg von Mahayana. Aber die Voraussetzung ist, dass man bricht diesen Teufelkreis von Gefühl zu Durst zu anhaften zu Karma und Karma zu Geburt. Dann Karma macht man, aber die Kunst des Lebens ist Karma machen ohne anhaften. Wenn man gemütlich leben möchte, dann soll man den Buddhismus benutzen, damit man diese Kunst lernt. Ist das so? Dann findet man Ruhe. Weil Karma, solange wir in der Welt leben, machen wir ja. Deswegen, dieses Gefühl ist so wichtig, indem ist die Hauptelement, das die dann führt zu unseren Konzepten, zu unseren Unterscheidungen und auf Grundlage von unseren Unterscheidungen, durch denen wir die Welt im Geiste machen, dann erleben wir Inhalt von unserer Samsara. Das ist dann die Weisheit, so die Yogacara-Lehre, so detaillierte Analyse von den Manasikaras, Aufmerksamkeiten oder von den in Geiste machen, im Sinne von Weisheit, im Sinne von Progress von Shamatha und Vipassana, damit man dann diese Teufelskreis von Bündnis an den Gefühlen bricht. Jetzt, gestern haben wir schon erklärt, dass erste Übung ist, ich lerne einzuatmen und auszuatmen, erfahrend Entzückung. Priti Patisamvedi, oder Pali Piti. Piti Patisamvedi Asasi Samiti Sikhati, Piti Patisamvedi Pasasi Samiti Sikhati in Pali, die selbe Übungen, aber die Interpretation ist ein bisschen anderes. Erste, wir haben gesagt, wir können wirklich effektiv diese erste und zweite Übung, ich lerne erfahrend Entzückung, dann erfahrend Glück, ich lerne einatmen und auszuatmen. Diese Übung, wir haben schon gesagt, in beide Traditionen ist erklärt auf Grundlage von erste und zweite Dhyana und vier Sukha dann auf Grundlage von erste, zweite und dritte Dhyana. In diesen Dhyanas dann wird der Meditierende erleben, unaufgehört, vorausgesetzt er Samadhi hat, unaufgehört diese Faktoren des Geistes, die dann den Geist bestimmen. Es wird gesagt, auch in den Agamas, zum Beispiel Mahavedala Sutta, was unterscheidet der Geist? Der Geist, Hauptunterscheidung des Geistes ist, Gefühl angenehm, unangenehm und nicht angenehm und nicht unangenehm. Der Asanga, sehr interessant, erklärt in Bezug zu Atemmeditation, angenehmes Gefühl in Bezug zu Atem ist, wenn Atem wird gleichmäßig. Unangenehmes Gefühl, wenn es wird ungleichmäßig. Und nicht angenehme und nicht oder wenn es wird fein oder grob. Und nicht angenehme, nicht unangenehme, wenn es nicht diese zwei Aspekte nicht klar sind. Also er bezieht die Qualität von Atem an, direkt an Gefühl, das der Meditierende dann wahrnimmt. Dann, wenn es angenehmes Gefühl ist, wenn Entzückung da ist und Freude, der Meditierende dann füllt sein ganzes Wesen durch diese Freude und dann geht aus der Versenkung aus und sieht die Vergänglichkeit von diesen Geistesfaktoren. Indem diese Geistesfaktoren sind die Grundlage für sehr feine Wahrnehmung von Glück, dann indem man sie sieht, wie sie wirklich sind, einfach Empfang von dem angenehmen Objekt, nichts anderes als das. Gefühl ist bloß Empfang von dem Objekt. Wenn Objekt angenehme Eigenschaften hat, hat man angenehmes Gefühl. Wenn Objekt unangenehme Eigenschaften hat, hat unangenehmes Gefühl. Wenn der Meditierende sieht klar, und er kann das sehr klar sehen, indem er bleibt, er kann, wenn er Jhana hat, er kann stundenlang bleiben in einem Gefühl ohne Änderung. Dadurch wird sein Geist sehr kräftig. Dann sieht er klar diese Täuschung von dem Gefühl. Gefühl ist auch nichts anderes als Vergänglichkeit und sogar das feinste Gefühl ist für einen, der Vergänglichkeit durchdrängt, indem er Samadhi hat, ist es auch dieses sehr feine Gefühl von Entzückung und Freude in Jhana. Im letzten Ende ist es auch nichts anderes als Dukkha. Dukkha, wir haben immer betont, Dukkha heißt nicht, dass etwas Schmerz, Dukkha heißt einfach die Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit. Dukkha, wortlich auf Sanskrit, bedeutet schlechter Himmel. Ka ist Himmel, Du ist schlecht. Indem man sich befindet in Vergänglichkeit, man befindet sich in schlechten Himmel, ob man das will oder nicht. Man muss das einfach akzeptieren. Dann schlechter Himmel will zu guter Himmel, indem man nicht an das Gefühl anhaftet. Jetzt kommt dritte Übung dann, was ganz anderes erklärt wird in Visuddhimagga und in Yogacara. Chitta Sankara Patisamvedi Asasisamiti Sikhati Chitta Sankara Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati. Er atmet ein und atmet aus, erfahrend die Formationen des Geistes. Gestern haben wir schon erklärt, dass die Formationen des Geistes ist nichts anderes als Gefühl und Wahrnehmung, in dem die haben die wichtigste Rolle in Differenzierung des Geistes, was die Rolle des Geistes ist. Geist ist da, um zu differenzieren. Wahrnehmung ist da, um zu Bild von dem Objekt, das dann vom Geist differenziert wird, zu greifen. Und Gefühl ist da, um das Objekt zu empfangen. Also Empfang und greifen, kann man sagen, grasping. Wie sagt man? Ja? Nicht begehren, das ist, hat nichts mit Begehren. Ergreifen. Das ist das, was dann entscheidende Rolle hat für Differenzierung. Deswegen auch in Satipatthana Übung, erst kommt Körper, was wird empfangen? Körper, das ist Objekt. Und wer empfängt Geist? Und was geschieht? Unsere Welt, nach dem, was für Gefühl der Geist empfangen hat. Das ist dann unsere Samsara. Das ist, was zu durchdrängen ist. Dann, wie wird es erklärt in Visuddhimagga, Patthisambhidhammagga Tradition? Einfach, man geht von Kamadhatu zu angrenzende Sammlung zu erste, zweite, dritte, vierte Sammlung und dann wieder zurück und sieht, wie Gefühle sich ändern in den verschiedenen Ebenen von Wahrnehmung. Natürlich, alle diese Übungen kann man machen, auch ohne Versenkung, nur das Erkenntnis wird nicht so klar, weil der Geist ist schwach und wir nicht bei dem erwünschten Objekt bleiben können. Nur der Geist, das stark ist, der Konzentration hat, kann bleiben bei dem gewünschten Objekt. Auch wenn man sich wünscht ohne Konzentration, der Geist wird, was immer für klare Objekt erscheint, das wird immer den Geist wegnehmen von dem Objekt, bei dem er bleiben möchte. Das kann man nur vermeiden, indem man Einspitzigkeit des Geistes hat, sonst nicht. Sonst tanzt man immer, wie die Objekte kommen. Und diese Tanzen eben für diejenigen, die meditieren, und das hoffentlich haben sie klar genug erfahren, ist nichts anderes als Leiden. Dann, was wird betont in Yogacara ist, diese dritte Übung ist nichts anderes als, indem man über die Gefühle, besonders feine Gefühle, das man in Dhyana hat, meditiert, Dann erstellt eine falsche Wahrnehmung, das Gefühl gehört mir, erscheint Stolz und Komplex von Stolz. Ich habe Dhyana, ich habe kräftigen Geist, ich habe. Dann erscheint Prapancha, Ausdehnung von der Wahrnehmung auf Grundlage von diesem angenehmen Gefühl. Das dann Citta Sankara Pratisamvedi ist dann nichts anderes als man bricht diesen Komplex. Und wie bricht man diesen Komplex? Das ist dann verbunden mit vierten Übung. Citta Passambayam Citta Sankaram Asasisamiti Sikati Passambayam Citta Sankaram Asasisamiti Sikati. Ich verfeinere die Formationen des Geistes. Ich verfeinere mein Gefühl und meine Wahrnehmung. Wie verfeinere ich das? In Visuddhimagga wird betont durch höhere und höhere Stufe von Samadhi, aber in verfeinere heißt in der Tat, ich bringe mehr Weisheit in meine Meditation, indem ich mehr und mehr verstehe die unpersönliche Natur der Gefühle. Das ist dann Verfeinerung von den Gefühlen. Dann distanziere ich mich von den Gefühlen. Indem ich mich distanziere von den Gefühlen, kann ich dann den Geist objektiv betrachten. Wenn ich mich nicht von den Gefühlen distanziere und loslasse, dann habe ich keinen Zugang zu objektive Erforschung, kann man sagen, objektive, Untersuchung, okay, Untersuchung, gut, na prima, Untersuchung des Geistes. Und für die Yogacharins natürlich, der Geist ist alles, was wir erfahren. Die Triple Word, wie sagt man, die dreifache Welt, Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, wie sagt man, dreifache Welt. Dreifache Welt ist nichts anderes als Geist und Geistesfaktoren. Aber Dhatu heißt doch Element. Dhatu heißt doch Element, nicht Welt. Aber hier wird nicht als Element übersetzt. Dreifache Welt. Welt von. Loka wäre Welt. Dhatu hat viele Bedeutungen. Hier kann man nicht Elemente übersetzen. Grundbedeutung ist Element, ist schon richtig. So. So, wir kommen zu dem Geist. Und erste Übung, Chitta Patisamvedi Asasi Samiti Sikhati, Chitta Patisamvedi Pasasi Samiti Sikhati. Erfahrend Geist, ich atme ein, erfahrend Geist, ich atme aus. Die Erklärung, das man findet in Yogacara Bhumi Shastra, in Shravaka Bhumi, ist die 20 Sorten, in Theravada-Tradition sind es nur 16, die 20 Sorten von Geist unterscheidet man sehr klar. Wie unterscheidet man? Man geht aus der Versenkung und etabliert sich in, was in Theravada wird genannt, angrenzende Sammlung. In diese angrenzende Sammlung dann lass der Meditierende alle verschiedenen Sorten von Geist erscheinen aufgrund von Einatmen und Ausatmen. Was heißt das? Dass er immer bewusst ist von Einatmen und Ausatmen, wann immer sein Geist erscheint. Dann untersucht er, ob der Geist, das erscheint, ist mit Anhaften oder ohne Anhaften, mit Hass oder ohne Hass, mit Verblendung oder ohne Verblendung, konzentriert oder nicht konzentriert, ob er mit Tendenz zu senken ist oder ohne Tendenz zu senken ist, ob er mit Tendenz zu Aufgeregtheit ist oder ohne Tendenz, ob das Feingeist ist oder grobe Geist ist, ob es was kommt da noch? 20 verschiedene Unterscheidungen. Ob es in Theravada kommt Sautara, Anuttara, ob es Geist von das subtil ist im Sinne von höhere Wahrnehmung oder nicht subtil im Sinne von niedrigere Wahrnehmung, ob es befreiter Geist ist oder nicht befreiter Geist. Befreiter heißt mit den Nivaranas, Hindernissen oder ohne Hindernissen und so weiter. Man hat zwei Objekte, den Atem und den Geist. Der Atem bleibt immer im Hintergrund. Was immer geschieht, geschieht bei dem Atmen. Also er lernt sozusagen, was immer er an Gefühlen hat, was immer er an Unterscheidungen hat, zusammen mit dem Atem. Wenn er so meditiert, dann was geschieht, was der Buddha sagt, Rahula, dann nicht mal der letzte Atem wird vorgehen ohne Klarheit. Er wird völlig bewusst von dem letzten Atem, indem er es mit Geiste Achtsamkeit des Geistes zusammenbringt. Den Atem, den wir spüren beim Atmen, oder das Konzept von Atmen, das wir... Wie kommen die immer zusammen? Das hängt von, wie man Atem im Geiste macht. Wenn man Shamatha übt, dann wird es Konzept. Wenn man Vipassana übt, dann werden es die Qualitäten von den Elementen. Das hängt davon ab, wie man, es ist selbe Atem, aber es wird erscheinen anderes, wie man es im Geiste macht. Wenn man braucht Vipassana, man, in dem der Geist, wir haben schon gesagt, nach der Yogacara-Lehre, wenn der Geist fängt an zu senken, man anwendet Shamatha Aufmerksamkeit. Wenn der Geist hat Tendenz zu schweben, man anwendet Shamatha Aufmerksamkeit. So übt man unaufgehört Einspitzigkeit des Geistes. Indem man so unaufgehört Einspitzigkeit des Geistes übt, dann wird man auch mittels Atem oder ohne Atem immer bewusst sein von den Zuständen des Geistes. Dann wird man sehen, dass die bedingte Entstehung in der Tat geschieht alles in Bezug zu Geist. Wie man die Objekte in dem Geist macht, je nachdem, dann erfährt man diese bedingte Entstehung. Dann kommt nächste ist Übung ist Pamodayam Chitam. Ich beglücke meinen Geist, kann man sagen. Erfreue. Was ist besser? Erfreue. Erfreue. Ich erfreuend meinen Geist. Ich atme ein, ich atme aus. Jetzt nach der Visuddhimagga, wenn Sie Visuddhimagga und Kommentar zu Visuddhimagga nachschlagen, es wird interpretiert wieder als wie erfreut man durch Shamatha und Vipassana. Aber hier in Yogacara Bhumishastra, in dem man Geist arbeitet, man erfreut Geist, indem man im Geiste macht einen angenehmen Objekt, an dem man sich freuen kann. Welcher Kommentar zum Visuddhimagga ist gemeint? Mahatika heißt. Kommentar von Dhammapala. Dhammapala. Aber es gibt insofern, ich weiß, noch keine englische Übersetzung. Oder gibt es? Ich glaube nicht. Nur Visuddhimagga und der Jnanamoli immer gibt ein paar Notizen, wo er Quotes, wie sagt man, Quotes? Zitat. Zitiert, wo er zitiert, Kommentar, aber es ist noch nicht übersetzt. Wenn man das mit dem Vimuttimagga vergleicht, was ja noch älter ist als das Visuddhimagga, Visuddhimagga basiert ja auf das Vimuttimagga, das wir aus einer chinesischen Übersetzung kennen, die aber im Englischen übersetzt wurde. Aber die Übersetzung ist nicht gut. Man kann sich nicht daran verlassen. Leider. Leider ist nicht gut die Übersetzung. Es ist, es ist von einem Arahat, der heißt Upagupta, Upagupta, der soll vor dem Buddha-Gosa gelebt haben, vielleicht 100 oder 200 Jahre vor dem. Und die Lehre von Vimuttimagga ist ähnlich, aber anderes natürlich. Deswegen wird vermutet, dass es gehört zu vielleicht Jetavana, eine Klostertradition oder andere Klostertradition. Vimuttimagga aber hat keinen Kommentar, nur Visuddhimagga hat Kommentar. Und in Burma, es ist Tradition bis heute, dass die schreiben Kommentare zu Visuddhimagga, die großen Yogis, die sind auch noch nicht übersetzt. Viele, viele Kommentare in Burma. Das heißt dann Granthapada. In der burmesischen Geschichte viele, viele von den großen Yogis, Arahats, haben dann Granthapada zu Visuddhimagga. Der Bauksayado auch benutzt und stützt sich an diese Kommentare. Aber die sind nicht in Englisch oder eine europäische Sprache vorhanden. Okay. Dann, was heißt Geist erfreuen? Einfach, der Meditierende macht angenehme Objekt in Geist. Es ist nicht klar gesagt, ob es angenehme Objekt, er macht Atem angenehm oder denkt an etwas Angenehmes. Es aber viel wahrscheinlicher, dass er denkt an etwas Angenehmes, damit sein Geist sich erfreut, weil einatmen und ausatmen. Denkt er zum Beispiel an die Eigenschaften von drei Juwelen oder die und so weiter. Dann Samadha und Chitam, er konzentriert sein Geist, einatmen, ausatmen. Es wird erklärt in Visuddhimagga einfach, dass er wieder benutzt die Einspitzigkeit des Geistes, um die verschiedenen Versenkungen zu üben. Aber Yogacara Bhumishastra wird gesagt, Samadaham Chitta heißt nichts anderes als, wenn der Geist durch diese Übung sich zerstreut, dann er wieder kontrolliert, indem er übt wieder Einspitzigkeit des Geistes. So sieht er sehr klar, wie durch die Qualität von Einspitzigkeit des Geistes, dass es die bringt die Gedanken und die Konzepte zum Halt. Und dann kommt Vimochayam Chittam Asasi Samiti Sikhati, Vimochayam Chittam Pasasi Samiti Sikhati, befreiend den Geist, ich atme ein und ich atme aus. In Visuddhimagga bedeutet das, dass er befreit den Geist von den Hindernissen, dann in zweite Dhyana von Vitaka Vichara, in dritte Dhyana von Piti und in vierte Dhyana von Sukha und so weiter. In Yogacara Bhumishastra wird gesagt, er befreit den Geist von den Hindernissen. Es wird nicht gesagt, dass er dann geht von einer Samadhi zu andere, sondern einfach befreit von den Hindernissen, damit er sehr klar sieht, dass wenn die Konzentration des Geistes vorhanden ist, der Geist hat keine Probleme. Wenn die Konzentration nicht vorhanden ist, dann alle Hindernisse können erscheinen. So erfährt er, dass das kommt dann, dass die wahre Natur des Geistes ist mit Konzentration verbunden. Nur der konzentrierte Geist kann sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind. Und die Sachen, wie sie wirklich sind, wird anderes interpretiert. Für die Yogacara, die Sachen, wie sie wirklich sind, ist ohne Differenzierung. Ist Nirvikalpa Jnana, die frei von mentale Konstruktionen. In diesem Sinne, man benutzt Atem, um zu Atem zu transzendieren, kann man sagen. Dann, wir kommen zu vierte Übung. Wir haben schon gesagt, die erste 12 Übungen ist mit Shamatha und Vipassana Aufmerksamkeit beide verbunden. Diese Dhamma Anupassana. Aufmerksamkeit auf geistige Objekte, die mit Befreiung oder mit Verständnis von dem Ganzen im Sinne von dem Ganzen, das zur Befreiung führt. Da haben wir auch in Theravada, auch in Yogacara 4 Übungen, aber hier sind anderes. Die früheren Übungen sind dieselben. Aber hier, erste Übung ist dasselbe, Anicca Anupassi, Asasi Samiti Sikkhati, Anicca Anupassi, Pasasi Samiti Sikkhati. Betrachtend Vergänglichkeit, ich atme ein und atme aus. Vergänglichkeit natürlich ist Vergänglichkeit von was? Von Atem und von dem Geist, das Atem betrachtet, von den 5 Aggregaten, die damit mit Atem verbunden sind. Atem ist Objekt, Rupa. Es ist basiert im Körper, was auch Rupa ist. Innerlich, äußerlich. Und der Geist, das Rupa betrachtet, sind die anderen 4 Aggregate, Nama-Aggregate. Die betrachtet er im Prozess von Vergänglichkeit. Vergänglichkeit auch im Sinne von Entstehung und Vergehen in jedem Einatmen und Ausatmen. Aber besonders Vergänglichkeit in jedem Kana, Augenblick, in dem er Geist konzentriert ist und dem er achtet an die Elemente, dann kann er so meditieren. Dann Anicca Anupassi. In Theravada dann kommt Anicca Anupassi. Viraga Anupassi kommt als nächste. Aber in Yogacara nächste kommt Prahana Dhatu Anupassi. Prahana Dhatu Anupassi heißt, er betrachtet Anudarshi, nicht Anupassi, das ist Pali. Anudarshi heißt, er betrachtet, das ist Prozess von dem Weg von Sehen, so Yogacara-Tradition. Er betrachtet Atem, mittels Atem, dann verwirklicht den Weg von Sehen, indem er über Vergänglichkeit von Atem meditiert. Er kann das machen, nur indem er das Ganze verstanden hat. Und das Wichtigste im Ganzen ist dann Objekt, Gefühl und Geist. Dann Viraga Anupassi wird in Visuddhimagga erklärt. Es gibt 2 Sorten von Viraga. Viraga von dem Geist, das entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und zweite Viraga ist die Lenken den Geist, sogenannte Atyanta Viraga, die absolute Viraga, das heißt dann lenken den Geist zu Nirvana, aber das wird hier nicht erklärt. Dann nächste kommt Prahana Dhatu in Yogacara-Tradition, nächste kommt Viraga, was in Visuddhimagga kommt als zweite. Und Viraga-Dhatu ist nichts anderes in Yogacara-Tradition als Bhavana-Marga, der Weg von Meditation, durch den er dann lässt die andere Samyojanas die andere fesseln. Dann Nirodha Dhatu ist, dann man wird Arahat. Was beschreibt wird in Visuddhimagga ist dasselbe, nur mit anderen Worten. Erst kommt Anicca Anupassi, dann kommt Viraga Anupassi, zwei Sorten von Viraga, dann kommt Nirodha Anupassi, auch zwei Sorten von Nirodha, in Nirodha von den von den Objekten der Erfahrung in jedem Augenblick und die Achanta Nirodha, die höchste Nirodha, das heißt dann Nirvana. Und dann in Yogacara, Bhumishastra, Nirodha ist nichts anderes als man hat, wie ich erklärt habe, man hat aufgegeben, anhaften an alle Bilder von den Objekten und man transformiert die Bewusstsein, grobe Bewusstsein zu feinere Bewusstsein. Deswegen man transformiert unterscheidende Bewusstsein zu Weisheit. In Visuddhimagga, vierte Übung ist Patinisagga Anupassi Asasisamiti Sikati, Patinisagga Anupassi Pasasisamiti Sikati, einatmen und ausatmen, ich loslasse. Loslassen ist wieder zwei Sorten von Loslassen. Loslassen von den weltlichen Objekt, das entgeht und das entsteht und wegen Bedingungen und vergeht, sobald er entstanden ist von sich selbst. Das ist die Natur der Welt. Und dann Patinisagga, wahre Loslassen ist, dann sich wenden zu dem, was nicht entsteht. Indem es nicht entsteht, kann es nicht vergehen. Das ist eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung von den anderen Übungen, indem wir so wenig Zeit haben. Ich habe das nur zusammengefasst, damit ich gebe Gelegenheit für letzte Gelegenheit für Fragen, nicht letzte, vielleicht morgen nach der Meditation um 9 Uhr. Hm? 10 Uhr. Also 9 Uhr Meditation, 9 Uhr bis 10. Dann nach 10 haben wir noch eine Stunde vor dem Mittagessen. Hm? Ein bisschen mehr, ja. Dann wir können zusammen Tee trinken und diskutieren, was immer Sie für Fragen haben, wie Sie weiter üben und so weiter. Einige sind nicht zu Interview gekommen. Die Meditation zu lernen ist nicht so einfach, muss man wenn Sie denken, dass Sie das allein machen können, ist prima, ich wünsche mir, dass es so ist, aber wenn man sich Mühe gibt in Meditation, bestimmt gibt es Hindernisse und diese Hindernisse, wenn man das nicht richtig verstanden hat, kann man dann jahrelang meditieren und man wird nie imstande sein, zur Erkenntnis zu kommen. Deswegen ist es sehr wichtig, falls man in der Meditation Hindernisse oder Probleme entgegnet, das Konsultieren mit jemandem, der diese Hindernisse schon erfahren hat und vielleicht gelernt hat, wie man damit umgeht. Das ist sehr wichtig. Dann morgen ist die letzte Chance. Danach dann jeder von uns fährt zu eigenem Ziel bis 11, bis Mittagessen. Dann haben wir noch gemeinsame, gemeinsame Möglichkeit, Gelegenheit. Dann denken Sie bitte darüber, was Sie noch erfahren möchten. Und jetzt gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was wir gelernt haben. Da wir nicht so viel Zeit hatten, um gründlich in den Hauptkern von Yogacara zu hören, würde ich bitten, vielleicht morgen in der Stadt der letzten Meditation von 9 bis 10 nochmal über Namarupa Panchaya Vijnana, Vijnana Panchaya Namarupa zu sprechen. Weil ganz wichtig wegen der Konzepte, ne? Was letzte Chance sonst. Dann lieber um 10 Uhr, dann musst du aber dann mehr konkret definieren, das ist sehr abstrakt. Ja, aber draußen vielleicht nicht so. Ist besser, sich mit Meditation beschäftigen. 9 bis 10, wir machen es üblich, wie üblich Meditation, dann 10 bis 11. Aber diese Frage von ist sehr abstrakt, musst du dann mehr konkret, was du erfahren möchtest. In Yogacara natürlich gibt es sehr ausführliche Interpretationen von bedingten Entstehungen. Das basiert ist aus 15 Grundlagen von, und 10 Nidanas und 15 Grundlagen von Nidanas. Aber das ist sehr kompliziert. Und es ist eigentlich alles ist damit verbunden. Es ist sehr abstrakt. Muss man dann alles geschieht im Geist. Als praktischen, nachvollziehbaren Ansatz, den ich beobachten kann. Ne? Naja, dann musst du studieren, diese 15 Grundlagen, was alles passiert, sind diese 15 Grundlagen und 10 Nidanas. Wie entsteht Gefühl, wie entsteht dann die Wahrnehmung und so weiter. Wie sie das. Ich habe Notizen dafür. Ich erinnere mich nicht an das Ganze. Das ist sehr kompliziert. Ich wollte nochmal allgemein fragen, das Wort Yogacara. Also, was ist jetzt das spezielle Yogische an dieser Schule gegenüber den anderen? Ja, weil Yoga in der indischen Tradition ist Wissenschaft von Samadhi. Und diese Schule, das ist schon Tradition im Buddhismus, Chitta heißt eigentlich Samadhi. Chitta-Training ist Samadhi-Training. Kaya Training ist Vipassana. So wird in den Kaya heißt aber nicht diese Körper, sondern Körper von den Geistesfaktoren. Durch Vipassana trainiert man die Geistesfaktoren. Durch Samadhi oder Shamatha trainiert man direkt den Geist. So wird interpretiert. Dann, wahre Chitta in diesem Sinne ist dann Zustand von Samadhi. Und dieser Zustand von Samadhi in der Yogacara-Tradition, das mit, natürlich mit Mahayana verbunden ist, ist besonders basiert aus Nirvikalpa-Jnana. Diese Samadhi, alle Sorten von Samadhi sollen zur Realisierung von Natur des Geistes. Und Natur des Geistes lässt sich realisieren dann durch diese Samadhi ohne Geisteskonstruktion. Diese Samadhi ohne Geisteskonstruktionen, wenn man dann die Stufe von Bodhisattva realisiert hat oder sich Stufe von Bodhisattva nähert, dann wird sozusagen natürliche Samadhi. Es wird immer betont in der, besonders wenn du lernst die Zen-Tradition und so, solange der Geist in Samadhi ist, die wahre Samadhi ist Samadhi von Weisheit. Und Weisheit ist nicht unterscheiden in Unterscheiden und Unterscheiden in Nicht-Unterscheiden. Da kommt die konventionelle Realität und die höchste Realität treffen sich zusammen. Die werden schmelzen zu einer Realität. Dann alle diese Training in Samadhi und so und in gewissem Sinne auch den Weg von Arahat wird erklärt in der Yogacara-Tradition als im letzten Ende Training in Erreichen, Shamatha und Vipassana ist für den Zweck von Erreichen von diesem Wissen ohne mentale Konstruktion, ohne Unterscheidungen. Nach der Lehre von Madhyamika, hier die Madhyamikas sind nicht einverstanden mit Yogacharas, nach der Lehre von Madhyamikas, der Arahat und auch der Bodhisattva, indem sie Selbstlosigkeit erfahren, müssen sie auch erfahren unbedingt die Selbstlosigkeit der Dharmas, der Dinge. Aber in der Lehre von Yogacara, diese Selbstlosigkeit der Dinge ist nur verstanden durch diese tiefere Verständnis von Nirvikalpa Jnana, das dann die Bodhisattvas nur zu Vollkommenheit bringen können. Warum? Indem sie der Weg ist, dass sie verstehen, die alle Objekte als Objekte des Geistes. In diesem Sinne dann erfahren sie Natur des Geistes. Die Leerheit ist nichts anderes als Natur des Geistes. Die Geist ist einzige Realität. Und Geist ist Samadhi in diesem Sinne. Untersuchung des Geistes ist dann verbunden mit Untersuchung von Samadhi. Und Samadhi in der indischen Tradition, in Yoga-Tradition, ist Inhalt von Befreiung. Auch im Buddhismus dann gibt es weltliche Samadhi, wo man übt mit Atem und so weiter. Und es gibt überweltliche Samadhi. Nur überweltliche Samadhi hat die Kraft, die Fesseln vollkommen zu vernichten. Weltliche Samadhi, solange Objekt ist weltlicher Objekt, so wie Atem, man kann die Fesseln schwächen, indem man reines Geist von Samadhi erfährt, aber man kann sie nicht vollkommen zerstören. Nur durch überweltliche Samadhi kann man sie vollkommen zerstören. Warum? Weil nur in überweltlichen Samadhi werden die vier edlen Wahrheiten verstanden als ein Ganze. In weltlichen Samadhi ist es nicht möglich. Nur in überweltlichen Samadhi kommt die Wahrheit von Leiden, Wahrheit von Entstehung und Wahrheit von Vernichtung von Entstehung und Wahrheit von dem Weg zusammen. Mit weltlichem Objekt kommt es nicht zusammen. Solange weltliche Objekt da ist, dann wird nie Entstehung und Vernichtung zusammenkommen können. Und die Grundlage vor vier Leiden ist Entstehung und die Grundlage von den von Vernichtung ist der Weg. Aber der Weg kann nur zu Erfüllung kommen mit überweltlichen Objekten, mit weltlichen Objekten nicht. Dann im Buddhismus diese überweltliche Samadhi ist Inhalt von Befreiung. Und was ist überweltliche Samadhi? Samadhi von Leerheit, Samadhi von Zeichenlosigkeit. Und Samadhi von Wunschlosigkeit. Diese drei. Das ist dann Inhalt von überweltlichen Samadhi. Und diese Nirvikalpa Jnana, die Wissen ohne mentale Konstruktionen, ist dann verbunden mit diesen drei Samadhi. Ist das klar? Ja, und der Begriff Selbsteigenschaft der Dinge ist ja doch verloren, nicht? Oder man kann drüber stolpern, weil die Dinge leer sind, zeichenlos, können sie keine Selbsteigenschaft haben, nicht? Wie Yogacara sagt. Yogacara sagt nicht, das ist nur das ist nur Name, Selbsteigenschaft in dem Sinne, dass es die wahre Eigenschaft ist, nicht, dass es einem Selbst gehört. Es gehört keinem Selbst. Aber es ist so. Der Begriff ist verwirrend. Der Begriff ist verwirrend. Selbsteigenschaft der Dinge ist nichts anderes als Selbsteigenschaft des Geistes in Yogacara. Und das ist Nirvikalpa Jnana. Wenn bedingte Entstehung ist befreit von Kraft von den Konzepten, die wir darüber dann wird leer. Das ist Befreiung. Dann, diese Leerheit ist nichts anderes als wahre Natur des Geistes, der alles umfangen kann. Ist so wie Raum. Warum der Geist hat eine Bleibe? Wegen Anhaftung an Zeichen von den Objekten und wegen Grobheit. Grobheit, Hauptweg zur Entfernung von Grobheit ist der Weg von Samadhi und nicht anhaften an Zeichen von Objekten, Vipassana, die treffen sich zusammen. Dann Samatha und Vipassana kommen zusammen in überweltlichen Weg. Und Yogacara, in dem es Mahayana-Lehre ist, die überweltliche und weltliche ist eine Realität, Realität des Geistes. Das ist der königliche Weg zur Befreiung. Das ist Yoga. Nochmal zum Atem. Wir betrachten jetzt Sati, unseren Atem. Da haben wir eine körperliche Ebene, dass wir den Atem spüren. Das ist das eine. Dann haben wir über Nimitta gesprochen, die als Folge einer stärkeren Konzentration entstehen. Nimitta vom Atem. Nein, Nimitta von Atem entsteht nicht durch starke Konzentration. Nimitta von Atem ist immer da. Indem kein Zeichen von Atem da ist, du kannst nicht Atem wahrnehmen. Diese Nimitta, Zeichen von Atem, ist Berührung. Indem du berührst Atem, dann, indem du berührst Atem, hast du ein Zeichen von dem Atem. Diese wird dann zu Shamatha Nimitta, und Shamatha Nimitta ist Voraussetzung für Versenkung. Ohne Shamatha Nimitta, egal worüber man meditiert, kommt man nicht in Versenkung. Aber Shamatha Nimitta ist noch nicht das Konzept. Oder ist es schon das Konzept? Shamatha Nimitta ist natürlich mit Konzept verbunden. Auch das schon, okay. Weil die wahre Elemente der Erfahrung sind immer in Wechsel. Es ist Konzept, das nicht sich ändert. Wir haben das Gefühl, dass sich nicht ändert. Die wahre Einatmen und Ausatmen ändert sich in jedem Augenblick. Aber Konzept von diesem Einatmen und Ausatmen bleibt dasselbe. Deswegen kann man sich da versenken. Sonst, wie wird man sich versenken? Ist das klar? Wenn du betrachtest Härte von Atem oder die Weichheit, die alle ändern sich. Und dann wären wir ja nicht bei Samatha, wenn ich das betrachte, dann wäre ich ja bei der Vipassana-Meditation. Vipassana hat auch Samadhi, das ist dann Samadhi von Kanika Samadhi, Kshanika Samadhi. In jedem Augenblick, aber in Samatha, man betrachtet nicht Vergänglichkeit. Samadhi von Vergänglichkeit ist Vipassana Samadhi. Samadhi von Konzept ist Shamatha. Aber nicht alle Objekte der Shamatha sind Konzepte. Nach der Theravada-Lehre zum Beispiel ist endlose zweite Arupa Dhyana Objekt ist endlose Bewusstsein. Bewusstsein ist kein Konzept, aber es wird als Konzept ergriffen. Wenn man Visuddhimagga erklärt nur 40 Objekte der Meditation, das heißt nicht, dass es nur 40 Objekte der Meditation gibt. In den Kommentaren, und du kannst versuchen, wenn du Samadhi hast, man kann nehmen Sati als Versenkung Objekt und mit Sati gehen in vierte Jhana. Man kann auch andere Geistesfaktoren nehmen als Objekt und gehen damit in Versenkung. Obwohl es in der Theravada Abhidharma Lehre sind es höchste Realitäten, sie werden aber dann als Konzepte ergriffen. Nur dann kann man damit in Versenkung. Was unterscheidet der Geistesbewusstsein Konzepte? Okay, dann morgen diskutieren wir weiter.